und sobald sie einen Luftzug bekamen, der ihnen die leere Hoffnung einblies, ging's weiter. Mann, Mann, einen sauren Tag hatten sie zu guter Letzt. Fest, festen Herzens musste der sein, der auf jenen Planken glücklich das Land gewinnen wollte. »Und sind alle untergegangen?« rief ich. »Gott steh ihnen bei!« »Ruhig«, sagte er streng, »an meinem Herde darf keiner für die Toten beten.« Ich verteidigte meinen Ausruf gegen jede papistische Deutung und er schien meine Worte mit ungewöhnlichem Entgegenkommen aufzunehmen, wobei er fortfuhr, über das, was anscheinend sein Lieblingsthema geworden war, zu schwatzen. »Wir fanden es in der Sandager Bucht, Rory und ich, mitsamt all den Sachen da. Du weißt, die Bucht hat eine tückische Stelle, wenn die Strömung stark auf die tollen Männer geht. Bei Hochflut aber, wenn man die Roost drüben am anderen Ende von Arras hört, läuft eine Gegenströmung stracks in die Bucht hinein. Nun, die Sache hat der Christ Anna den Garaus gemacht. Sie muss heckvorwärts aufgelaufen sein, denn ihr Bug ist oftmals unter Wasser und das Hinterdeck auch bei Hochflut, klar. Mann, Mann, der Stoß, mit dem sie aufgelaufen ist. Der Herr schütz uns alle. Ein heilloses Leben, das zur See. Ein kaltes, böses, bitteres Leben. Manch einen Sprung in die Tiefe habe ich selbst getan zu meiner Zeit. Aber warum der Herr jenes arge Wasser geschaffen hat, ist mehr, als ich je habe begreifen können. Er hat die Täler und die Triften, den guten grünen Garten und das feste, sichere Land geschaffen. Und sie preisen und Lob singen dir, die du sie froh gemacht, wie der Psalm im Versmaß sagt. Nicht, dass ich meinen Glauben auf solch Geklingel gründen möchte, aber es ist lieblich und leichter zu behalten. Und wer auf fernen Schiffen dem Meere sich vertraut, des Herren Werk und Wunder in seiner Tiefe schaut, heißt es. Nun, es hört sich gar anmutig an und David hat vielleicht nicht viel vom Meere gewusst. Meine Seele. Wenn's nicht in der Bibel stände, ich wäre versucht zu glauben, dass nicht der Herr, sondern der Böse selbst das Meer geschaffen hat. Es kommt nichts Gutes aus ihm heraus, die Fische ausgenommen. Und David wird wohl an das Bild des Herrn, der auf den Fluten wandelte, gedacht haben. Arge Wunder sind's gewesen, die Gott der Christ Anna gezeigt. Wunder, hab ich gesagt? Gottesgerichte, Gerichte der Finsternis dort unten, unter den Drachen der Tiefe. Und ihre Seelen, denk an ihre Seelen, Mann, die vielleicht unvorbereitet waren. Das Meer, ein strackser Weg zur Hölle. Mir fiel während meines Onkels Rede auf,